Kapitel 57 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sascha, Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff, Kapitel 57, Schluss. Als das Dessert aufgetragen wurde, entschlüpfte unbemerkt von den bechampagnerten Gästen die junge Frau. Sie warf den schweren Hochzeitsstaat ab und erwählte unter der reichen Garderobe ein allerliebstes Reisekleidchen, denn nach der Tafel sollte gleich eingesessen und ein wenig in die Welt hinausgefahren werden. So wollte es der alte Graf. Sie erschrak selbst, als sie in den Spiegel sah. Nein, so wundergrazienhübsch hatte sie noch nie ausgesehen. Das Überröckchen schloss eng und passend, das Reisehäubchen, die hervorquellenden Löckchen gaben dem Köpfchen einen wundervollen Reiz. Die Bäckchen waren so rosig, die Äuglein glänzten so hell und klar im Widerschein ihres bräutlichen Glückes. Kleine Schelmchen saßen in den Grüppchen der Wangen und schienen allerlei wunderbare Geheimnisse zu flüstern von Sehnsucht und Erwartung. Das Mäulchen, so spitzig wie zum Küssen, zeigte immer wieder die Perlen, die hinter dem Purpur verborgen waren. Die 6 Kammerjungfern, Lisette, Babette, Trinette, Filette, Minette und wie sie alle hießen, schlugen vor Verwunderung über ihre wunderniedliche, gnädige Frau die Hände zusammen. Diese herrliche, jugendliche Frische, dieser Alabasterbusen, der alle Nestel des Korsettchens zu zersprengen droht, sagte Minette. Diese weißen Arme, flüsterte Filette. Diese Füchschen, dachte Trinette weiter, diese weht. Der Herr Graf wird ganz selig sein, wisperte Lisette der Babette zu, doch nicht so leise, dass es den Ohren der jungen Gräfin entging. Sie wollte tun, als hätte sie nichts gemerkt, aber ward feuerflammenrot von der Stirne bis herab in das Halstuch, und als vollends Babette, die das schneeweiße Nachtzeug in die Vachee packte, mit einer höchst naiven Frage in die Quere kam, da hielt sie es nicht mehr aus. Ganz dunkel, überpurpurt, entschlüpfte sie den 6 dienstbaren Geistern und lief wie ein gescheuchtes Reh in den Speisesaal. Allgemeiner Jubel empfing die holde Reisende. Alles war darin einverstanden, dass ihr diese Tracht noch besser stehe als der Brautstaat. Kein Wunder! Es war ja das Pilgerkleid, in welchem sie ins gelobte Land der Ehe reiste. »Warum bist du denn nur so über und über rot?« fragte Emil sein holdes Weibchen, indem er sie näher an seine Seite zog. »Hat dir jemand etwas getan?« Sie wollte lange nicht heraus. »Die Babette«, flüsterte sie endlich und errötete von neuem. »Die Babette hatte so dumm gefragt.« »Nun was denn?« fragte der neugierige Herr Gemahl. Aber da stockte es wieder. 10-mal setzte sie an. Sie wollte gerne eine Lüge erfinden, aber das schickte sich denn doch nicht am Hochzeitstag. Und doch, es ging nicht. Er musste bitten, flehen, drohen, betteln, sogar... Endlich, nachdem er hatte versprechen müssen, die Augen recht fest zuzumachen, flüsterte sie ihm ins Ohr. Sie hatte mein Nachtzeug eingepackt und da... hatte sie gefragt, ob sie das Deinige auch dazu packen soll. Selig schloss der Graf sein Engelsweibchen in die Arme. Er wollte antworten, aber seine Antwort verhallte im Geräusch der aufbrechenden Gäste. Die Wagen waren vorgefahren, man verabschiedete sich. Der Graf nahm sein Idchen um den Leib und trug sie schnell hinab in den Wagen, denn dort beschloss er, ihr zu antworten. Auf dem Balkon drängten sich die Gäste, die Champagnergläser in den Händen. Sie riefen vermischt mit den 9 Untertanen des Grafen ein 1000-stimmiges Vivat in den Wagen hinab. Ida drückte ihr Köpfchen an die Brust des Geliebten. Er winkte, die Pferde zogen an und dahin fuhr Emil und seine glückliche Ida. Ende von Kapitel 57.